Erster, die Israeliten werden sehr viele sein. Man kann sie nicht zählen. Man nennt sie Kinder vom lebendigen Gott. Zweiter, Juda und Israel kommen wieder zusammen. Sie wählen einen Chef. Das wird ein großer Tag sein. Dritter, sagt zu euren Brüdern, mein Volk. Sagt zu euren Schwestern, Geliebte. Vierter, geht mit eurer Mutter vor das Gericht. Sie ist nicht mehr meine Frau. Sie soll aufhören, böse Dinge zu tun. Fünfter, sonst ziehe ich sie ganz aus. Sie wird Durst haben. Sie wird wie eine trockene Wüste sein. Sechster, ich liebe ihre Kinder nicht. Sie sind Kinder von einer untreuen Frau. Siebter, die Mutter wollte Geschenke von anderen Männern. Sie wollte Brot, Wasser und Kleidung von ihnen. Achter, ich mache Dornen auf ihren Weg. Ich baue eine Mauer. Sie findet ihren Weg nicht mehr. Neunter, sie sucht ihre Freunde, aber findet sie nicht. Dann geht sie zurück zu ihrem ersten Mann. Zehnter, sie weiß nicht, ich habe ihr alles gegeben. Ich gab ihr Korn, Wein, Silber und Gold. Elfter, jetzt nehme ich mein Korn wieder weg. Ich nehme auch die Wolle für ihre Kleidung weg. Zwölfter, alle werden ihre Schande sehen. Niemand kann sie vor mir retten. Dreizehnter, ich beende alle ihre Feste. Es gibt keine Freude mehr an Feiertagen. Vierzehnter, ich mache ihre Pflanzen kaputt. Wilde Tiere fressen alles auf. Alles wird wie eine Wüste. Fünfzehnter, ich bestrafe sie für die falschen Götter. Sie hat mich vergessen, sagt der Herr. Sechzehnter, aber ich will sie wieder gewinnen. Ich führe sie in die Wüste. Dort rede ich freundlich mit ihr. Siebzehnter, ich gebe ihr dort Weinberge. Sie bekommt wieder Hoffnung. Sie wird mir folgen wie früher in Ägypten. Achtzehnter, an diesem Tag sagst du zu mir, mein Mann. Du sagst nicht mehr, mein Herr. Neunzehnter, ich lösche die Namen der falschen Götter. Niemand spricht mehr von ihnen. Zwanzigster, ich mache Frieden mit den Tieren. Es gibt keinen Krieg mehr. Alle wohnen sicher im Land. 21. Ich verspreche dir, du gehörst für immer zu mir. Ich bin gut, lieb und treu zu dir. 22. Ich bleibe dir treu. Dann wirst du mich wirklich kennen. 23. An diesem Tag antworte ich dem Himmel. Und der Himmel gibt der Erde Regen. 24. Die Erde gibt Korn, Wein und Öl. Alles wird gut in Jezreel. 25. Ich sage zu dem Volk, ihr seid mein Volk. Und sie sagen, du bist mein Gott.